Herzlich willkommen zu A, der Kürzung von Ach. Mit 10 Hinweisen auf eine Person, die nicht nur unter uns weilt. Die Person ist interessant und nun geht's los. Jetzt an ihren Empfangsgeräten. Und an ihren Empfangsgeräten ist auch immer noch Judith mit dabei. Und Judith hat uns auch eine Person, ja, mitgebracht. Judith, hat sich ein bisschen gewehrt, aber letztlich ging es dann doch. Seid ihr bereit für den ersten Hinweis? Na klar. Aber hallo. Im Alter von 11 Jahren erschien mein erstes Gedicht in der Lokalzeitung. Schreiben war aber nur eines meiner Talente. Jack the Ripper. Fast. Ich finde es schön, wenn das jetzt irgendjemand ist, der so dann irgendwie später bekannt für, ja, der war, der konnte überhaupt nicht lesen. Verwaltungsbeamter. Der berühmteste Verwaltungsbeamte aller Zeiten. Der berühmteste schreibende Verwaltungsbeamte aller Zeiten? Nee, der hat bei einer Versicherung gearbeitet, war Kafka, glaube ich. Ah. Aber das ist ja schon mal ein sehr sachdienlicher Hinweis, über ihn reden wir heute nicht. Der zweite Hinweis. Ich begann ein Musikstudium in Paris, aber während des Ersten Weltkriegs arbeitete ich zuerst in einem Krankenhaus und dann in einer Apotheke. Das dort erworbene Wissen sollte mir später noch sehr nützlich werden. Wir hatten schon mal jemanden von den Lumières. Das klingt halt schon in die Richtung, das ist so, ne? So. Pariser Konservatorium oder Künstlerecke. Oder ja, wie war es? Jules Verne hat man auch schon mal. Medikament erfunden oder so. Ja. Würde ich jetzt mal sagen. Nee, aber ich, ja, ja, stimmt, du hast recht. Wahrscheinlich ist es mit dem, wäre auch jetzt zu einfach, wenn das jetzt direkt von dem Hinweis zum Gedicht zum Schriftsteller führt. Ja, das war genau meine Logik. Ja. Wobei wahrscheinlich, also irgendwann kriegt man mich mal dran mit einfach ein erster Hinweis, ja, es ist Peter Müller. Ich so, ja, wer könnte es sein? Und dann sind einfach alle 10 Hinweise nur, es ist Peter Müller. Und ich komme aber nicht drauf, weil das ist zu einfach. Davon träumst du manchmal? Nein, aber ich verüberkompliziere manchmal Dinge. Ach so. Okay, nächster Hinweis. Über mich gibt es eine Doctor Who-Episode. Au, das ist gefährlich, die habe ich alle gesehen. Aber ich habe bestimmt die Hälfte der Hälfte verschlafen. Da muss ich meine Nerdkarte leider wieder zurückgeben. Irgendwie Doctor Who habe ich nicht angefangen. Warum eigentlich? Nicht? Ich weiß es nicht so recht. Vielleicht so ein bisschen so dieses, oh Gott, was da alles kommt und so viel, was man dann alles konsumieren kann, muss, sollte. Und ich habe dann oft so einen Drang hin zu so einem, ja, wenn ich was mache, dann mache ich es gescheit. Und das ist, glaube ich, bei Doctor Who erst so ein bisschen führt es dann in die Katastrophe. Also ich habe auch mal bei der Doctor Who in den 60ern angefangen, aber das habe ich dann schnell aufgegeben. Das, ja, das sind mir auch viele, ich soll gefälligst mit New Who anfangen, ja, ja, und dann wäre alles gut. 2005, das kann man schon machen. Jetzt habe ich natürlich groß rausposaunt und ich weiß, dass viele Folgen in irgendwie einem mittelalterlichen Frankreich oder einem, keine Ahnung, England, 18. Jahrhundert, sonst was spielen, aber ich würde das wahrscheinlich nie mehr auf die Reihe kriegen, obwohl ich es gesehen habe. Macht nichts. Gehen wir weiter zum nächsten Hinweis. Als ich 1930 zum zweiten Mal heiratete, gaben wir beide ein falsches Alter an, um den Altersunterschied zwischen uns zu kaschieren. Mein zweiter Mann war nämlich 14 Jahre jünger als ich. Aha. Mein zweiter Mann. Also handelt es sich vielleicht um eine Frau? Womöglich. Jetzt habe ich die Jahreszahlen, jetzt war ich so oft, jetzt habe ich die Jahreszahlen nicht mitbekommen. 1930. Oh, wer hat denn Dali geheiratet? Wer hat denn Dali geheiratet? Was? Hä, wie komme ich jetzt auf Dali? Weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Wie bin ich jetzt auf Dali abgebogen? Komme ich jetzt auf Dali? Nee, der kam da bisher nicht vor. Ja. Hä, irgendwie hat sich jetzt mein Hirn verknotet in die Richtung. Komisch. Na gut. Ich hoffe, es ist nicht Dali, der als Kunstaktion einen Mann geheiratet hat. Nein, okay. Nein. Hätte es sein können. Jetzt kommt ein Fakt, das könnte man vielleicht wissen. Mal schauen. Als ich einmal die Schnauze so richtig voll hatte, verschwand ich für 10 Tage unter mysteriösen Umständen und sorgte damit für große Aufregung. Als man mich fand, war ich wohlbehalten in einem Hotel eingebucht, unter dem Namen der Liebhaberin meines ersten Mannes. Darüber gibt es heute sogar einen Film. What? Wow. Das ist ein mega geiler Hinweis. Ja, jetzt haben wir den Dominik nicht da. Das stimmt natürlich, unser Film-Buff. Bestimmt heißt der Film dann 10 Days oder sowas. 10 Days Later. Den haben sie dann länger gemacht und haben 30 Days was gemacht. 28, glaube ich, oder? Stimmt, 28. Ja, ja, stimmt, stimmt. Ich bin nicht gut bewandert mit Filmen. Nee, das bringt mir leider überhaupt nichts weiter. Aber ich finde, das ist ein wahnsinnig schönen ja, Hinweis. Eine schöne Begebenheit, ja, die durchaus, wenn man es weiß, schnell zu einer Lösung führen könnte. Okay, der nächste Hinweis, den fand ich auch total spannend. Eines meiner Werke rief sogar den britischen Geheimdienst auf den Plan. In dem Buch behauptet ein Major Bletchley, dass er britische Kriegsgeheimnisse kenne. Ein guter Freund von mir arbeitete tatsächlich in Bletchley Park, aber natürlich dementierten wir beide, dass wirklich Geheimnisse ausgeplaudert worden waren. Also Bletchley Park ist der Ort, an dem die Briten die Mathematiker, Enigma, wo die kurz geknackt werden. Genau, wo die kurz geknackt wurden. Ich würde mich so ohrfeigen, dass ich die Person nicht kenne. Ja, Nee, ich war jetzt gedanklich bei Mata Hari, aber da waren wir ja schon und die kommt ja wo ganz woanders her. Aber jetzt so Weltkrieg und Spionage und ist das natürlich ein naheliegender Schluss. Aber ich hab so ein bisschen das Gefühl, das ist gerade fast schon wie so eine Art Remix von allen möglichen Folgen. Ja, weil laute Sachen kommen, wo ich mir denke, das hatten wir doch schon mal so ähnlich. Oh, das war so, das ist jetzt ein bisschen wie bei Jules Verne. Ah, und das ist so ein bisschen wie bei, wer war das noch mit, wie gesagt, die Lumières und jetzt kommt mir das ein bisschen, der erste Gedanke war auch jetzt wieder so ein bisschen bei, wie heißt der, Virginia Woolf mit diesem wirren Besuch auf diesem Kriegsschiff, wo sie sich da als Delegation verkleidet haben. Irgendwie, da kommt jetzt so alles ein bisschen zusammen. Aber ja, also leider die Person hatte auch tatsächlich ein echt bewegtes Leben. Also bei der Hälfte der Sachen, die du gerade erzählt hast, Philipp, habe ich mich gefragt, ob wir das wirklich schon hatten oder ob du das gerade einfach nur dir ausdenkst. Ja, ich erfinde das alles bloß. Ja, es wäre plausibler, als dass ich das alles vergessen habe. Nee. Meinen Job konnte ich zum Glück überall ausüben, zum Beispiel auf archäologischen Expeditionen mit meinem Mann in den Nordirak und nach Nordsyrien. Ich arbeitete nicht nur an meinen eigenen Projekten, sondern unterstützte ihn auch, indem ich Funde katalogisierte, fotografierte, reinigte und zusammensetzte. Das ist jetzt natürlich schon so dein Metier auch mit, nicht wahr? Also so da mit der Archäologie. Aber war sie dann Archäologin? Also ich war jetzt über archäologisch tätig, aber... Also jemand, der seinen Job überall machen kann, ist ja dann schon eher wieder, sind wir schon eher wieder beim Schriftsteller eigentlich. Da hast du recht, ja. Ich glaube, das spannt sich, es schließt sich gerade der Bogen. Ich glaube, wir sind vielleicht doch in der schreibenden Zunft. Ja. Vielleicht war sie aber auch einfach Striptease-Tänzerin, das kann man, glaube ich, auch überall machen. Außer es ist total kalt. Ihr könnt mal den Pfad mit dem Schreiben verfolgen. Der nächste Hinweis lautet nämlich, unter dem Pseudonym Mary Westmacott schrieb ich 6 Liebesromane. Das konnte ich 20 Jahre lang erfolgreich geheim halten. Wir reden von 5 plus 1 Liebesroman. Oder von... Vergiss es. 5 plus 1, ja. Mhm, genau. Boah, ich höre etwas, das klingt wie Tastenklappern. Ist es nicht von euch die meine? Heimlich? Das war ich, die 5 plus 1 in das Skript geschrieben habe. Entschuldigung. Achso, jetzt habe ich gedacht, du hast es gerade nachgerechnet, ob es auch stimmt. Nein. Tut mir leid. Also so weit reicht es dann gerade noch. Es reicht auch für den nächsten Hinweis. Ich will nur mal wieder von meiner Unwissenheit ablenken. Für mein Lebenswerk wurde ich 1971 von Königin Elisabeth II. Als Dame Commander in den Orden des British Empire aufgenommen und dadurch in den persönlichen Adelstand erhoben. Wir haben es also mit einer Lady zu tun. Eine Lady, eine Schriftstellerin. Großbritannien. Zu der Zeit. Ja, was, worauf ich aber noch nicht fertig werde, warum sie diese Liebesgeschichten da unter anderem Namen veröffentlicht hat. Na, weil es ihr peinlich war. Aber warum? Also. Naja, die war ja offensichtlich auch wissenschaftlich unterwegs, also die war ja nicht ganz dumm. So. Und vielleicht ist das ja so, du weißt, niedere Unterhaltung, wenn es so Groschenromane sind. Das gibt heute, glaube ich, auch Schriftsteller, die da lieber nicht mit ihrem Namen draufstehen wollen. Ja, ja. Aber kam sie nicht aus Frankreich ursprünglich? Sie hat in Frankreich studiert. Ach so. Sie hat in Frankreich studiert, aber nicht. Okay. Sie kam nicht ursprünglich aus Frankreich. Jetzt ergibt auch diese Nähe zu den englischen Codeknackern Sinn. Ja, bin ich völlig bei dir. Hast du noch einen Hinweis für uns? Oh ja. Oder Auflösung? Schön, dass du fragst. 1930 tauchte erstmals meine Romanfigur auf, die noch heute weltberühmt ist. Und mit weltberühmt. Als ich ihn dann sterben ließ, kam er einen Nachruf in der New York Times auf der Titelseite. Agatha Christie. Ja, genau. Ja. Krass. Ja. Das war ganz schön kniffelig, so Hinweise zusammenzustellen, dass ich nicht anfange, den ersten Satz vorzulesen und einer von euch sagt, Agatha Christie. Die Wahrscheinlichkeit ist relativ klein bei uns. Ja. Aber wie schön, was die alles sonst doch gemacht hat, weil davon wusste ich gar nicht, eigentlich so gut wie gar nichts. Ist ja total spannend. Ja, ich habe noch zwei Hinweise für euch. Soll ich euch die noch vorlesen? Ja, aber ich bitte doch darum. 1970 erschien zu meinem 80. Geburtstag der für mich völlig atypische Roman Passenger to Frankfurt, in dem es um eine Weltverschwörung von Neonazis geht. Das umstrittene Buch wurde erst 2008 ins Deutsche übersetzt. Das muss man sich ja fast mal auf die Wunschliste setzen. Ich fände es auch einfach verrückt, gut, wenn Agatha Christie einfach irgendwie so den Nazi-Vormarsch, nicht Agatha Christie, sondern Miss Marvel einfach den Nazi-Vormarsch stoppt in der Geschichte. Das finde ich super. Miss Marvel reist mit Frankfurt. Stringer in einer Mondrakete auf die dunkle Seite des Mondes, um die Nazis zu bekämpfen. Ich würde es lesen. Ich pack das mal auf meine Wunschliste. So. Am 12. Januar 1976 starb ich im Alter von 85 Jahren in Wallingford in der Grafschaft Oxfordshire an einem Schlaganfall. Im West End Theatre in London gingen an diesem Tag für eine Stunde die Lichter aus. Oh. Das ist schon ärgerlich. Das war der letzte offizielle Hinweis. Und als kleinen Bonus-Info habe ich gelesen, Agatha Christie ist die Top 3 der meistverkauften Bücher der Welt. Mehr als sie werden nur Shakespeare und die Bibel gelesen. Wirklich? Okay, Respekt. Wow. Ich ehrlich gesagt gedacht, dass das so ein Harry Potter oder so ist, einfach aufgrund der Breitenwirkung, der den Rang abgelaufen hat. Ja, aber ich meine, sie hat ja auch einen gewissen zeitlichen Vorsprung. Also erster Roman, der sie wirklich richtig berühmt gemacht hat, war 1930. Also da braucht J.K. Rowling noch 2-3 Tage. Ja. Und vor allem hat sie ja, wie viel hat sie denn veröffentlicht? Das sind ja sicherlich einige mehr als Harry Potters, oder? Ja, also es 60, 66 Romane, glaube ich. Wow. Also echt eine ganze Menge und ein Haufen, genau, 66 Romane, zahlreiche Kurzgeschichten, 2 Autobiografien, mehrere Lyriksammlungen und 23 Bühnenstücke. Diese wurden in 5 Hörspielen, 22 Kinofilmen, 76 Fernsehfilmen, 19 Zeichentrickfilmen sowie einigen Computerspielen adaptiert. Holy moly, die hat aber abgeliefert. Ja, da ging schon was. Also, ne? Schon cool. Fantastischer Buchtitel auch, Das krumme Haus, sehe ich hier gerade auf Amazon. Was, Das krumme Haus? Das krumme Haus von Agatha Christie. Ja. Ja, warum nicht? Genau. Ja, vielen Dank. Ja, sehr, sehr gerne. Das hat echt Spaß gemacht. Na dann, hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, liebe Zuhörenden, macht's gut. Ciao. Ciao.